Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Es wird heute, also ich habe schon einmal, glaube ich, auf Einladung von Sula Plage und einmal auch hier vorgetragen. Das waren immer eher theoretischere Vorträge. Und jetzt geht es eher wirklich um eine etwas empirischere Analyse. Wie ist der Stand der Debatte gerade anhand dieser medialen Debatte die sich um diesen Begriff Armutszuwanderung, Armutsmigration etabliert hat. Die Arbeit, die ich da gemacht habe, oder das Material, auch das ich erhoben habe, ist Teil einer Studie, die ich im Auftrag des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma, also einer Selbstverwaltung eben der deutschen Sinti und Roma, erstellt habe. Das wird im Juli als Buch erscheinen, kann man dann auch im Netz runterladen, kostenfrei. Und davon ist es sozusagen ein Teil. Ich sage das nur, um klarzumachen, das steht in einem größeren Kontext und es hat auch einen bewusst politischen Charakter, insofern als es auch tatsächlich dann auf medial Schaffende und andere irgendwie gesellschaftlich wirksame Menschen Einfluss nehmen soll. Es wird jetzt weniger einen theoretischen Hintergrund dazu geben, können wir gerne natürlich im Anschluss diskutieren. Ich werde eher an ein paar Beispielen die Sachen zeigen. Wenn ihr ganz hinten schlecht seht, könntet ihr auch nach vorne kommen. Es gibt hin und wieder auch so kleinere Stücke zu lesen. Genau. Ich schaue mir an ein Narrativ, von dem ich behaupte, dass es diese ganze Debatte, die so seit Mitte 2012 auch dann in bundesdeutschen Medien unter diesem Terminus Armutszuwanderung geführt würde, dass es diese ganze Debatte prägt, dass also eigentlich kaum ein medialer Beitrag tatsächlich aus diesem Narrativ ausbricht. Und dieses Narrativ hat drei Teile, die ich jetzt so nacheinander mir anschauen werde und jeweils mit medialen Beispielen unterfüttern werde. Noch wichtig dabei, ein Disclaimer, der gewissermaßen für alle meine Vorträge gilt. Was ich mache, ist kein Referieren über reale Menschen. Es geht also nicht darum, wie war das wirklich und gab es irgendwo wirklich Müll oder nicht oder sind irgendwelche Gruppen wirklich so oder so, sondern mir geht es eben um diese Produkte, also Kulturprodukte, die eben aus der Mehrheitsgesellschaft kommen. Und das resultiert eben auch daher, dass ich mich selbst zur Mehrheitsgesellschaft zähle. Ich bin nicht persönlich von Antiziganismus betroffen. Ich bezeichne mich nicht als Rom oder als Sinto. Und daher liegt mein Fokus eben auch ganz klar auf diesem mehrheitsgesellschaftlichen Diskurs. Der erste Teil dieses Narrativs steht schon da. Roma, in Anführungszeichen, stellen ein Problem dar. Wenn jemand schon mal einen Vortrag von mir gehört hat, dann machen sich manche darüber lustig, dass ich bei Zigeuner Anführungszeichen mache. Ich mache das jetzt auch bei Roma, weil es, wie gesagt, eben nichts mit realen Menschen zu tun hat, sondern tatsächlich letztendlich die Fortsetzung des alten Zigeunerbildes ist, die lediglich mit einem moderneren Wort verwendet wird. Das wird man aber auch noch sehen können. Das erste Narrativ heißt also, Roma stellen ein Problem dar. Möchte ich erst kurz mit einem kleinen Trailer zeigen und möchte dann ein bisschen genauer drauf eingehen. Überall dort, wo viele Romas auftauchen, gibt's Probleme und keinerlei Lösungen. Katalin Amt. Debatte gefragt, wie klappt die Integration von Sinti und Roma, die ganz legal hier leben? Bei einigen sicherlich gut. Bei anderen nicht gut, wie zum Beispiel in Duisburg-Bergheim. Unsere Gesellschaft tut sich schwer, Menschen einzubinden, die enorme Anpassungsprobleme haben, kaum deutsche Sprachkenntnisse und ein Sozialverhalten, das Nachbarn nicht länger ertragen wollen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Polizei so gut wie machtlos. Das Problem mit den kriminellen Roma, es ist kaum unter Kontrolle zu kriegen. Sind in zwei Häusern unserer Straße Rumänen eingezogen, beziehungsweise Romas, und haben natürlich unser Straßenbild und das gesamte Leben oder unsere Wohnsituation dermaßen zum Wanken gebracht, dass das Leben dort nicht mehr sehr angenehm, ruhig oder schön ist. Mhm. Das soll so ein kleiner Überblick über den Kern dieses Narrativs gewesen sein und insbesondere dieser ersten Aussage, also die stellen ein Problem dar. letztendlich finden wir in diesen vier ganz, ganz kurzen Beispielen schon alles, was diesen Diskurs prägt. Ich werde da hin und wieder auch nochmal drauf zurückkommen, mir aber gleich einige Sendungen eben nochmal genauer anschauen. Was ich im ersten Teil anschauen möchte, ist im Prinzip schon das, was man als das Vorurteil oder also das stereotype Bild betrachten kann. Ich werde also prüfen auf zwei Elemente. Zum einen darauf, ob eine Gruppe eben als homogen und als essentiell dargestellt wird. Das heißt also letztendlich so eine rassistische Vorstellung von Gruppen, die man aber auch natürlich mit Kultur oder Herkunft oder einem anderen Begriff behaupten kann, ob es also überhaupt diese Vorstellung einer homogenen Gruppe gibt, die dann irgendwie unter diesem Terminus Roma gefasst wird, und im zweiten Schritt, ob es da eine Zuschreibung spezifischer Eigenschaften gibt, die aus der Tradition des Antiziganismus kommen. Ich möchte es machen an einem Beitrag des ZDF Morgenmagazins vom 20. Februar 2013. Das ist im Prinzip, da war kurz vorher diese Veröffentlichung des Deutschen Städtetags, wo sie gesagt haben, alles ganz schlimm, da kommen so viele Leute. Und da war dann tatsächlich einer der Höhepunkte dieser Debatte, wo das tatsächlich auf den Titelseiten der deutschen Zeitungen war. Und daran möchte ich jetzt so ein bisschen anknüpfen. Und mir geht es halt darum zu zeigen, auf welche Art und Weise diese, letztendlich diese beiden Bedingungen erfüllt werden, was dazu gemacht wird. Dieser Morgenmagazin-Beitrag hat erst einen kurzen Einspieler, der geht so 2 Minuten, und dann nochmal ein 6-7-minütiges Interview. Wir schauen es nicht ganz an, sondern ich springe da so ein bisschen hin und her und zeige sozusagen die Stellen, auf die es meines Erachtens ankommt. Da wollen wir gleich mal gucken, wie sich sozusagen auf der grafischen Ebene dieses Problem darstellt. Wir haben da eine Karte der Europäischen Union, die ist leer. Und jetzt ist sie voll. Also das allein schon mal auf der symbolischen Ebene wieder diese Gefahr aus dem Osten. Ne, da spielen noch auch andere, letztendlich orientalistische Traditionen mit rein. Beschworen wird fast schon. Und jetzt gibt es noch so 2 Flecken, die so ein bisschen frei sind. Die werden natürlich auch noch besetzt. Das ist also das, wovor man sich gewissermaßen in Deutschland fürchten soll. Und jetzt wird das Ganze noch mit Zahlen erläutert. Wir haben 2007 bundesweit 64.000 Menschen. Im Jahr 2011 waren es schon 147.000. Die Finanzkrise hat die Zuwanderung noch weiter ansteigen lassen. Auch wenn das nicht der zentrale Punkt ist, die Zahlen sind bis jetzt schon falsch. Diese 147.000 benennt die Zahl derer, die in dem Jahr zugewandert sind. Und man spricht aber dann von einer Nettozuwanderung unter MigrationsforscherInnen, und die Zahl der Abwanderung im gleichen Jahr wurde nicht berücksichtigt. Also darum korrigiert wären das nur noch 58.000. Nichtsdestotrotz hätten beide Zahlen, würden nicht den Anlass geben, eben so eine Debatte loszutreten. Worauf es mir jetzt eigentlich ankommt, ist, dass in gewisser Weise diese Zahl hier noch korrekt benannt wird, nämlich mit Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien. Das ist aber im Laufe der Debatte, oder also man kann das nicht als lineare Entwicklung begreifen, aber sozusagen zu einem Konglomerat wurde. Zum einen kann man sich hier einen Artikel der FAZ anschauen vom Abend vorher oder vom Morgen vorher. Da steht dann schon drin die Zahl der Armutseinwanderer aus Bulgarien und Rumänien hat sich von 64.000 auf 147.000 mehr als verdoppelt, während es also die Zahlen des Statistischen Bundesamtes, also einfach die Zuwanderung von Menschen, die sich gemeldet haben und diese Staatsangehörigkeit genannt haben, zuerst mal darstellt, wird das schon direkt als Armutseinwanderer begriffen. Noch spannender ist dann, was der Moderator des Morgenmagazins macht. Und wie man wir haben also hier rechts ist der Moderator und da links ist der damalige Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning. Und die sprechen jetzt eben über dieses Thema. Sie aber jetzt werfen viele der Bundesregierung, für die Sie Beauftragter sind, vor, Sie hätten diese Einwanderung seit 2007 völlig ignoriert und im Grunde unterschätzt. In den letzten 5 Jahren, wir haben die Zahlen auch gerade gehört im Beitrag, hat sich die Zahl der Roma bei uns verdoppelt. Und er bezieht sich genau auf die Zahlen, die vorher genannt wurden, in denen es noch Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien hieß. Und plötzlich hat sich die Zahl der Roma bei uns verdoppelt. Auch er macht gleich ziemlich deutlich, was das heißt. Es war nochmal ein Zuwachs um weitere 25% allein in dem letzten Jahr. Sind Sie da machtlos? Das soll auch nochmal diese These deuten, bestärken, dass es als Problem wahrgenommen wird. Der Typ kann im Morgenmagazin sagen, die Zahl der Roma bei uns hat sich verdoppelt, sind Sie da machtlos? Das wäre also auch nochmal auf die Frage, die man debattieren könnte, sozusagen, was ist in diesem Bereich sagbar, was ist nicht sagbar? Das ginge in einem anderen Bereich nicht, dass er also eine bestimmte Gruppe benennt und sagt, die Zahl hat sich verdoppelt. Also nur, wenn es nicht sozusagen um eine Gruppe wie Arbeitslose oder so ginge, das könnte er sonst nicht machen. Aber den entscheidenden Punkt finde ich, dass er also aus diesen 147.000 Zugewanderten aus Rumänien und Bulgarien, bereits falsche Zahl, dass er da also dann 147.000 Roma draus macht. Und das ist in zweierlei Hinsicht meines Erachtens interessant, weil es nicht nur heißt, dass er die gesamte Zuwanderung unter diesem Terminus Roma wahrnimmt, was, würde ich sagen, das Relevante tatsächlich oder das Entscheidende an dieser Debatte ist, dass also die ganze Zuwanderung unter diesem Vorzeichen einer Roma-Zuwanderung, was auch immer das dann heißen soll, wahrgenommen wird. Es macht aber noch was Zweites. Es heißt ja, wenn es die Zahl der Roma bei uns verdoppelt hat, dann geht er im Prinzip davon aus, dass es vor dieser Zuwanderung eigentlich gar keine Roma bei uns gab. Und das finde ich ist ein genauso wichtiger Punkt, dass eben nicht nur die gesamte Zuwanderung unter diesem Terminus Roma wahrgenommen wird, sondern gleichzeitig real in Deutschland lebende Roma mit deutscher Staatsangehörigkeit, mit marokkanischer Staatsangehörigkeit oder kolumbianischer Staatsangehörigkeit eben auch überhaupt nicht gesehen werden und damit auch letztendlich Roma wieder zu einem Terminus wird oder weiterhin als Terminus erhalten wird, der eben was vermeintlich Fremdes ausdrücken soll. Das heißt also, es findet eine, ich würde sagen, unter diesen Begrifffassungen in zwei Richtungen statt. Zum einen die gesamte Zuwanderung als Roma-Zuwanderung wahrzunehmen und zum zweiten aber auch Roma letztendlich zu einem Begriff zu machen, der für fremd und zugewandert steht. Dass das tatsächlich in den Köpfen dieser Leute sehr wenig mit dem sozialen Phänomen zu tun hat und sehr viel mit dieser Brille Roma, möchte ich noch, also neben der sprachlichen Ebene, auf einer bildlichen Ebene zeigen. Wir haben hier schon das Eingangsbild gesehen. Es kommt mir jetzt auf das an, was da in diesem Fernseher zu sehen ist. Und das sind Szenen, die wir hier am Anfang eben auch nochmal sehen. Das sind die Rahmen in gewissermaßen diesen Einspieler. Also das ist die gleiche Szene, die man da sieht. Und das sind am Anfang zwei Einstellungen und am Ende dann nochmal drei. Und spätestens da müssten dann Leute, die sich ein bisschen mit antirassistischer Arbeit auskennen, auch stutzig werden und sich fragen, was sind denn das für Container, die da im Hintergrund stehen? Die Bilder stammen aus einem Beitrag, den das ZDF über Geflüchtete in Eisenhüttenstadt gemacht hat, aus der zentralen Erstaufnahmeunterkunft, und zeigen eben zwei serbische Staatsangehörige, Anita und Biljem Eseni, mit ihrer Familie, die für diesen Beitrag, der irgendwann 2012 gezeigt wurde, gefilmt wurden. Die leben in einer gänzlich anderen sozialen und rechtlichen Situation. Ja? Während also Armutszuwanderung ja der Terminus ist, der tatsächlich darauf abzielt, zu beschreiben, wer aus Rumänien und Bulgarien vermeintlich illegitim einreist, würde niemand oder werden die eigentlich nicht müde festzustellen, dass diese Menschen eben Freizügigkeit genießen, weil eben EU und da gilt diese Freizügigkeit. Während Menschen, die aus Serbien kommen, und darum geht es sogar in diesem Beitrag, mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit eben abgeschoben werden, nachdem sie Asylanträge gestellt haben. Menschen, die aus Rumänien und Bulgarien kommen, müssen sich ihre Wohnung selbstverständlich auf dem freien Wohnungsmarkt suchen, während diese Menschen gezwungen sind, in dieser Erstaufnahme zu leben. Diese Menschen erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wohingegen sich eben Menschen aus Rumänien und Bulgarien ihr Lebensunterhalt selbst erarbeiten müssen und in den häufigsten Fällen sogar Sozialleistungen vorenthalten bekommen. Das heißt, alle relevanten sozialen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind komplett unterschiedlich und trotzdem werden ihnen diese Bilder verwendet, um zu zeigen, was Armutszuwanderung ist. Und die einzige Gemeinsamkeit ist eben, dass es sich um Roma handelt. Und das haben die wahrscheinlich auch in ihre Suchmaschine eingegeben, als sie eben nach diesen Bildern gesucht haben und haben dann entschlossen, dass das irgendwie gut passt. Gerade auch, weil der diese Kiste trägt und dadurch eben dieses bewegen und diese Migration so sehr deutlich wird. Und dieses Bild mit der Kiste ist tatsächlich so das ikonografische Bild des ZDF für Armutszuwanderung geworden. Das ist also auch im Heute-Journal am Abend vorher eingesetzt worden. Das ist bei Maybrit Illner eingesetzt worden. Es ist also wirklich, obwohl es gar nichts mit dem zu tun hat, worum es eigentlich geht, das relevante Bild. Und das verdeutlicht eben meines Erachtens nochmal sehr, dass es wirklich diese Brille gibt und dass das als das Roma sozusagen als eine homogene Masse wahrgenommen werden, die auf jeden Fall so oder so illegitimerweise hier ist und hier nicht hingehört, und dass da in keiner Weise differenziert wird und dass es in keiner Weise um die realen sozialen Verhältnisse geht. Das soll also diesen ersten Teil der Bedingungen erfüllt haben oder gezeigt haben, wie da also diese homogene Masse kreiert wird, die mit diesem Terminus Roma versehen wird. Und jetzt möchte ich mir anschauen, im zweiten Schritt, wie da tatsächlich die Zuschreibungen verlaufen. Wir schauen uns erstmal wieder an, was der Menschenrechtsbeauftragte jetzt antwortet, dem Moderator. Zahlen auch gerade gehört im Beitrag, hat sich die Zahl der Roma bei uns verdoppelt und jetzt war nochmal ein Zuwachs um weitere 25% allein in dem letzten Jahr. Sind Sie da machtlos? Wir wollen die Freizügigkeit in der EU. Wir haben ja aus Bulgarien zum Beispiel nicht nur Roma, die kommen, sondern wir haben auch zum Beispiel Studenten, 9.000 bulgarische Studenten, die wollen wir hier haben. Wir haben Zuwanderung in qualifizierte Jobs, die wollen wir haben. Also wir wollen die offenen Grenzen. Das, was wir hier sehen, ist eines der Probleme der offenen Grenzen. Soweit. Also zum einen auch nochmal sehr deutlich wieder, das, was wir hier sehen, ist das Problem. Aber am interessantesten finde ich tatsächlich die Entgegensetzung von Roma und Studenten. Natürlich noch mit dem Nützlichkeitsdiskurs hinterher. Der ist da auch natürlich sehr stark drunter. Aber es sind natürlich zwei Begriffe, die überhaupt nicht gegensätzlich sind. Ne? Muss ich euch nicht erklären. Man sieht sehr einfach, was da letztendlich dann die Zuschreibung ist. Muss ich auch nicht genau ausführen. Das habe ich jetzt nicht nur irgendwie ganz böse dem Herrn Löning vom Maul abgeschaut, indem ich da ihn ganz fies falsch verstanden habe, sondern das hat schon auch die Redaktion als das Zentrale aus diesem Interview gesehen und dann gleich mal zum Titel gemacht auf der Webseite. Auch da würde ich wieder die These wagen, das würde bei einem anderen Themenbereich so nicht vorkommen. Können wir aber gerne darüber diskutieren. Das soll auch nicht heißen, dass das eine schlimmer ist als das andere, sondern dass das, was sagbar ist, medial und öffentlich, bisher einfach noch stark größer ist. Ja, muss ich auch nicht viel weiter zu sagen. Das heißt, um diesen ersten Teil des Narrativs zusammenzufassen, in der derzeitigen Debatte werden alle Armutszuwanderer, häufig sogar alle Rumänen und Bulgaren, als Roma wahrgenommen. Der eine Teil und der andere auch gleichzeitig, Roma werden generell in der Sprache eben zu Armutszuwanderern erklärt. Und ein zweiter Aspekt, dann an die so geschaffene Gruppe werden eben Zuschreibungen gemacht, die uns allen bekannt sind, ungebildet, kriminell, schmutzig, was die letztendlich für die Gesellschaft bedeuten und so weiter. Wie gesagt, da werde ich jetzt heute nicht näher drauf eingehen, können wir gerne aber im Anschluss auch nochmal drüber diskutieren. Wichtig ist noch, die Debatte hat so eine kleine Veränderung erhalten durch diesen CSU-Slogan Anfang 2014, wer betrügt, der fliegt. Da sind plötzlich ganz viele aufgestanden und gesagt, nee, ja, das kann man so nicht sagen, es sind gar nicht alle Rumänen und Bulgaren schlimm, sondern nur diese Armutszuwanderer. Und das hat gerade sozusagen eine vermeintlich im jetzt parlamentarischen Spektrum antirassistische Position häufig kritisiert als Populismus, diesen Spruch, und hat dabei aber die Gleichsetzung von Armutszuwanderer und Roma häufig nochmal verstärkt und reproduziert. Ich habe da drei kurze Beispiele für. Zum ersten Mal, wie das sehr offen gemacht wird. In der Welt erklärt ein Redakteur, ich bin Rumän und dieses Gerede leid, und erklärt uns dann, Rumänen und Bulgaren, das hat etwas von der Maul- und Klauenseuche, die sich über die zivilisierten Regionen des Kontinents ausbreitet und alles gesund dahinrafft. Könnte man sogar noch mitgehen bis hier. Wer so spricht, denkt an Sozialbetrüger und Kriminelle, an Roma-Familien, die ihre Kinder zum Betteln schicken, an Zuhälter, die Frauen zur Prostitution zwingen. Das heißt also, er will eigentlich den Populismus kritisieren, behauptet er zumindest, und verstärkt aber nochmal eben die Zuschreibung und die Identifikation eben von Roma mit diesem gesamten Problembereich, der da aufgemacht wird. In weniger harscher Variante findet sich das aber auch zum Beispiel in Aussagen von Ulrich Mahly. Der ist vom Deutschen Städtetag. Und das ist auch ganz interessant, weil die eigentlich vorher diesen Diskurs ganz stark befeuert haben und auch wenig getan haben, meines Erachtens, um diesen Diskurs zu kritisieren. Kommen die jetzt mit so einer kleinen Pressemitteilung und sagen, in der aktuellen Debatte werde der fatale Eindruck erweckt, dass alle Bulgaren und Rumänen, die jetzt zu uns kommen, Armutszuwanderer sind. Und stattdessen sei es aber so, dass es also nur diese Probleme in Duisburg, Berlin und Dortmund gebe, hier unten. Probleme gibt es etwa in Duisburg, Dortmund oder Berlin, wo der Anteil der Arbeitslosen und Hartz-IV-Beziehern unter Rumänen und Bulgaren besonders hoch ist. Und auch da findet sich letztendlich für den bereits vorgebildeten Rezipienten und die vorgebildete Rezipientin diese Identifikation wieder, weil die eben 100 andere Beispiele gehört haben, wo eben über Dortmund, Duisburg und Berlin gesagt wird, dass da eben diese ganzen Romas, wie die Frau Kessler gesagt hat, leben und dass die also letztendlich das eigentliche Problem sind. Auch in einem dritten Beispiel findet sich genau das. Das ist dann die Zeit. Auch da wird darauf verwiesen, dass eben die Bulgaren und Rumänen eigentlich nicht das Problem sind. In Duisburg und Dortmund etwa liegt die Arbeitslosigkeit von Rumänen und Bulgaren bei über 20%. Viele von ihnen dürften der Volksgruppe der Roma angehören. Und dann wird es sogar noch freundlicherweise erklärt, warum das so ist. Roma werden in ihren Heimatländern diskriminiert. Sie sind daher oft wenig gebildet und sehr arm. Sie stehen aber nicht repräsentativ für rumänische und bulgarische Einwanderer. Das heißt, selbst da, wo sozusagen der Ansatz gemacht wird, soziale Erklärung, eine ökonomische Erklärung für die Situation zu finden, wird dieses Narrativ trotzdem nicht grundsätzlich in Frage gestellt, das letztendlich sagt, die Roma, ob sie schuld dran sind oder nicht, sind also auf jeden Fall dieses Problem, das da besteht. Komme ich zum zweiten Teil dieses Narrativs, das ist sozusagen der Gegenpart und das heißt Anwohner oder anderes Narrativ, ein anderer Teil Bürger sind Opfer der Roma. Zuerst mal zu diesem Bürger. An der Stelle teilt sich das Narrativ im Prinzip, weil es zum einen diese ganzen medialen Beiträge gibt, die tatsächlich sich auf einen konkreten Ort fokussieren und da also die ganz konkrete Betroffenheit von Anwohnern zum Thema haben. Und zum anderen es diese ganzen Debatten gibt, wo es einfach ganz allgemein um die Bundesrepublik und letztendlich also den Steuerzahler geht, dem also diese Zuwanderer Roma auf der Tasche liegen. Hier soll es aber jetzt vornehmlich um diese Anwohner gehen und um die Debatte, die da abläuft. Und das ist tatsächlich ganz spannend, dass dieser Begriff Anwohner sich im Prinzip zu so einer Art Begriff für Nicht-Roma entwickelt hat. Anwohner heißt eben genau die Leute, die anwohnen da, wo es das Problem gibt, das sich sozusagen im ersten Narrativ beschrieben wurde. Und das ist dann aber auch ganz interessant, weil dann halt selbst Leute, die jetzt rein geografisch eigentlich keine Anwohner wären, zum Beispiel, es geht sehr viel um eine bestimmte Immobilie in Duisburg, die medial da Thema ist, auch wenn die Leute in diesem Haus wohnen, sind sie eben trotzdem Anwohner. Und auch Roma, die irgendwie woanders wohnen, sind niemals jetzt Anwohner, sondern werden dann immer als NachbarInnen bezeichnet oder so. Und die werden eben als Opfer der Roma dargestellt. Und da möchte ich mir auch eben noch ein paar Elemente angucken, die diesen Teil des Narrativs bestätigen. Zunächst mal werden wir uns den WDR-Beitrag Westpol anschauen. Das ist so ein Magazin aus dem WDR, was so sehr eigentlich seriös ist und so etwas längere Berichte praktisch aus dem Land bringt. Da soll es hauptsächlich erstmal darum gehen, wie das eingeführt wird. Und wir sehen schon hier diese ganzen Anwohner gleich auf der Straße stehen. Da fragt man sich schon direkt auch, warum stehen die da eigentlich alle? Und dann können die alle berichten mit erhobenem Zeigefinger und ihre Wut letztendlich freien Lauf lassen. Dann haben wir nochmal kurze Müllbilder, zu denen sage ich später noch was. Und dann haben wir wieder die Anwohner, die auch direkt mit dem Problem konfrontiert sind und wieder interviewt werden. Man sieht schon, es gibt da ein leichtes Ungleichgewicht, nämlich wer über diesen Nachbarschaftskonflikt sprechen kann und wer nicht. Die Anwohner haben in diesen Konflikten die ausschließliche Deutungshoheit. Ich habe einen einzigen Beitrag gefunden, in dem Menschen, die als Roma gelabelt wurden, sich explizit zu so einem, ja, ich würde sagen, Nachbarschaftskonflikt eben äußern konnten, wo die also gesagt haben, nee, wir wissen nicht, was die haben, wir kehren den Scheißhof jeden Tag und wir haben Müllsäcke gekauft und machen alles. Und selbst in dem Beitrag wurde diese Person nur mit Vornamen bezeichnet, da unten drunter, während dann also die anderen immer mit vollem Namen ausgestattet werden. Und hier wird auch nochmal sehr deutlich, also wie das in der Struktur, in der Herangehensweise des Beitrags schon angelegt ist. Hier, die Frau Stoppmann ist angegriffen worden. Ist das noch normal? Müssen wir uns das gefallen lassen? Wie leben die Roma hier? Wir versuchen im Haus zu filmen, doch der Vermieter hat kein Interesse an Öffentlichkeit. Drehverbot. Auch unser Versuch, mit den Roma ins Gespräch zu kommen, scheitert. Sie wollen nicht gedreht werden. Wir müssen die Kamera ausschalten. Das finde ich halt ganz spannend. Ne? Also Sie haben offensichtlich vorher mit diesen Anwohnern, die eine Bürgerinitiative gegründet haben und da eben einen offenen Brief geschrieben haben, den schauen wir uns gleich noch an, vorher Kontakt aufgenommen, haben denen Bescheid gesagt, hier, wir kommen vorbei, wir interviewen euch. Die sind alle dann auf der Straße und reden mit denen und haben dann auf der Straße irgendwelche Jugendlichen angequatscht, ob sie die filmen können. Und die sagen nein, was sozusagen schon mal so eine Methode ist, die ja überhaupt nicht jetzt gleichwertig ist vom Ansatz her. Und dann sagen sie, dass sie nicht gedreht werden wollen und zeigen sie aber dabei die ganze Zeit. Das ist eigentlich so ein klassisches Element von Spiegel TV. Immer wenn die praktisch zeigen wollen, dass irgendwelche Leute böse sind, dann zeigen sie, wie sie an deren Tür klopfen und die dann die Tür zuschlagen oder eben sagen, sie wollen nicht öffentlich sprechen. Das ist dann schon so eine Art Vorverurteilung, einfach nur, weil Leute nichts zum Thema sagen wollen. Das wird eben hier auch eingesetzt. Es geht sogar noch weiter mit dieser, ich würde sagen, diese bildliche Unkenntlichmachung ist auch eine mediale Strategie der Kriminalisierung. Das finden wir hier nochmal sehr viel deutlicher dann. Aber und die sitzen da wie bei CSI und werten jetzt diese Beweise aus. Es werden Bilder zugespielt, die zeigen, wie es im Haus aussieht. Im Keller wurden offensichtlich die Und das ist jetzt so, das analysieren sie jetzt so mit diesen und schau und was da ist und das finde ich eigentlich sozusagen, ne, als ob es da um einen Kriminalfall geht und dieses Home-Video zeigt jetzt halt, dass da irgendwo eine Tür eingetreten ist und dass da halt Müll rumliegt und in einer Ecke Fäkalien rumliegen. So. Was in dem Beitrag eben nicht gezeigt wird, wie in allen Beiträgen nicht gezeigt wird oder auch nur thematisiert wird, ist eben die Frage, ist das einfach nur persönliches Erleben oder ist das eine politische Handlungen, die diese AnwohnerInnen da vollziehen und insbesondere eine Frage nach Rassismus wird ganz selten gestellt und wenn sie gestellt wird, sozusagen reicht es, wenn diese Leute sagen, nee, ich bin nicht rassistisch und damit ist das Thema erledigt. Also diese Frau Kessler, diese Anwohnerin, die wir ganz, ganz am Anfang in diesem kurzen Überblickstrailer gesehen haben, die also gesagt hat, da sind diese Romas bzw. Rumänen eingezogen und haben natürlich unser ganzes Leben derart ins Wanken gebracht, dass es dort nicht mehr sehr ruhig oder schön ist. Die wird dann im Verlauf des Interviews auch gefragt. Da würden jetzt Leute behaupten, dass in der Art, wie sie da ihre Bürgerinitiative mache, dass sie fremdenfeindlich sei oder ob da eine versteckte Fremdenfeindlichkeit zutage treten würde. Und die sagt dann, nein, ist sie natürlich auf keinen Fall. Sie wohnt mit ihren ausländischen Mitbürgern, mit Mazedoniern, Türken und Halbpolen, wohnt sie sehr, sehr gut zusammen. Das heißt, das ist ein weiterer Punkt, den ich an der Stelle bemerkenswert finde. Es findet keine Auseinandersetzung mit Rassismus bei diesen Anwohnern statt. Es werden jegliche Erkenntnisse, da muss man jetzt nicht irgendwie kritische Theorie betreiben, sondern da kann man wirklich die Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung nehmen, dass also Rassismus in der Mitte der Gesellschaft weit verbreitet ist, haben die jetzt mehrmals nachgewiesen, sowas findet da einfach nicht statt. Ja? Dass also müssen Leute einfach nur sagen, ich bin nicht rassistisch und dann sind die nicht rassistisch. Und die haben halt sogar sehr deutlich und öffentlich wahrnehmbar gezeigt, dass sie rassistisch sind. Sie haben zum Beispiel einen offenen Brief geschrieben an den Oberbürgermeister, der gewissermaßen überhaupt erst die Grundlage ist dafür, dass es da, dass sie da praktisch dann interviewt werden. Da haben sie drei Forderungen aufgestellt. Die zweite wurde tatsächlich auch ganz kurz medial kritisiert, weil sie da fordern, die schon in den Häusern der Straße in den Peschen 3 bis 5 und in der Beguinenstraße 1 bis 3 untergekommenen südosteuropäischen Zuwanderer umzusiedeln. An diesem Wort gab es ganz kurze Kritik in der Lokalberichterstattung, die ist dann aber auch wieder gänzlich veräppt. Und die Begründung dafür ist eben, wie wir hier erfahren, dass die Lebensweise der Menschen und deren Mentalität in keiner Weise mit dem Lebensstil der Bürger, zu denen auch unsere integrierten Bürger mit Migrationshintergrund gehören, in Einklang zu bringen sind. Auch hier unten nochmal, die Zuwanderer aus dem südosteuropäischen Raum können aufgrund ihrer Mentalität und Lebensart nicht bei uns integriert werden. Das ist also ja sehr deutliche rassistische Formulierungen. Und besonders interessant finde ich, dass man hier eben auch schon sieht, wie groß diese Projektionsleistung dieser Bürgerinitiativen ist, dass sie dann praktisch diese konträre Mentalität und Lebensweise nicht mit Kannibalismus oder weiß ich nicht, also wirklich sozusagen grundlegend anderen Verhaltensweisen begründen, sondern zum Beispiel den 1.2 anführen. Die Kinder traktieren das Busch- und Strauchwerk sowie die Bäume mit Stöcken und sonstigen Gegenständen, sodass die Nester der Vögel, die diesen grünen Nisten zerstört werden, Schutz der Grünanlagen und der Tiere sind wohl vorrangig. Das zeigt nochmal so sehr deutlich, dass es, wie groß da offensichtlich die realen Probleme sein müssen, wenn das die Sachen sind, auf die zurückgreifen. Die beiden HauptprotagonistInnen dieser Bürgerinitiativen sind sogar noch weitergegangen, zumindest laut Lokalberichterstattung, zu der es noch keine Gegendarstellung gab, haben Hans-Wilhelm Halle, der diesen offenen Brief mit initiiert hat, und Sabine Kessler, die wir in der Talkshow gesehen haben, vor dem Rathaus den Ratsmitgliedern Flugblätter in die Hand gedrückt mit dem Titel »Raus mit den Zigeunern«. Das kann man jetzt auch schlecht noch eindeutiger fassen. Diese beiden, Hans-Wilhelm Halle und Sabine Kessler, sind seitdem insgesamt in knapp 2 Dutzend Talkshows der Öffentlich-Rechtlichen gewesen und konnten da ihre Position erläutern und ihre, wie es ihnen geht. Und werden also Hans-Wilhelm Halle wird jedes Mal, wenn es da wieder irgendeine neue Entwicklung in dieser Immobilie gibt, wird er interviewt und es wird gefragt, was so los ist. Und ich habe noch keine einzige Frage gehört, wo jemand mal gesagt hat, sag mal, in dieser Zeitung stand, sie hätten diese Flugblätter verteilt, auf denen stand raus mit den Zigeunern. Stimmt das? Und falls es stimmt, sie sind ja rassistisch. Das passiert eben nicht. Ja? Obwohl das sogar in dieser Berichterstattung vorkommt, werden die dann nie mit konfrontiert. Und stattdessen ist es eben genau, wo wir im dritten Punkt noch zu kommen, sie fühlen sich alleine gelassen in dieser Zuwanderungsdebatte. Eine etwas harmlosere, aber dennoch deutliche Variante dieses Rassismus haben wir bei einer anderen Initiative, die in Duisburg tätig ist. Die ist in einem anderen Stadtteil. Das ist ein Stadtteil, der ist tatsächlich eher ein Stadtteil, der noch auf die Gentrifizierung wartet, während das, wo wir vorher waren, ein eigentlich gutbürgerlicher Stadtteil ist, wo nur dieses eine Haus steht. Und da ist es eben eigentlich ein Stadtteil, der eben sozusagen Kandidat für eine Gentrifizierung ist, die aber noch nicht eingetreten ist, was den Zukunftsstadtteil e.V. ärgert, weil der da eine Gruppe von HausbesitzerInnen vertritt, die darauf gehofft haben und die ihre Ambitionen eben dann genau durch zuziehende Roma, wie sie das wahrnehmen, dann gefährdet sieht. Das war in Dortmund genauso, da kann uns Christoph, der auch hier ist, noch was zu erzählen. Da war Wortführerin eine SPD-Politikerin, die zahlreiche Immobilien in der Dortmunder Nordstadt besaß, und die da maßgeblich die Stimmung angeheizt hat. Wir haben hier einen Notruf aus Hochfeld, wo wir informiert werden, was da los ist. Auch hier, der Pauluskirchplatz ist zuweilen außerordentlich belebt, was wir sehr begrüßen würden, wenn wir hier zivilisierten Menschen, aus welcher Nation der Welt auch immer, begegnen würden. Stattdessen warten wir oft knöcheltief durch ausgespuckte Schalen von Sonnenblumenkernen. Auch da wieder, wie stark da die Projektionsleistung sein muss. Und das wiederholt er dann in der Sendung bei Maischberger auf die Frage hin, was sind denn jetzt diese grundlegenden Probleme? Was ist denn jetzt da das, was sie so auf die Palme bringt? Und dann sagt er, da gibt es diese Schalen von Sonnenblumenkernen. Also, das finde ich also halt sehr deutlich, um zu zeigen, offensichtlich ist da real eigentlich nicht das große Problem da. Und es steht überhaupt nicht an, sozusagen die Sorgen und Ängste der Bürger wirklich ernst zu nehmen. Der nächste Absatz ist eben auch nochmal sehr deutlich. Wir möchten in diesem offenen Brief insbesondere gegen den Zuzug von Bulgaren protestieren und die Politik auffordern, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die damit einhergehende Verwahrlosung der Zivilgesellschaft, aber auch des geltenden Rechts zu unterbinden. Das ist auch eine eindeutig rassistische Zuschreibung. Der Zuzug von Bulgaren führt zu einer Verwahrlosung des geltenden Rechts. Der offene Brief wird sogar bei Maischberger dann zitiert. Auch da wird dann gesagt, jetzt gibt es Leute, die behaupten da, sie sind irgendwie rechts. Und sagt er, nein, wir sind Altlinke. Und damit ist es dann auch wiederum erledigt, diese Frage nach Rassismus. Das ist also jetzt diese Position, die diese Anwohner haben. Sie gelten also als einfach unpolitische Betroffene, die einfach nur diesem Problem anwohnen, tätigen häufig antiziganistische Aussagen, die in medialer Form in keiner Weise kritisiert werden. Stattdessen sitzen die in runden Tischen, die zu dieser Situation beratschlagen und werden in alle möglichen Sendungen immer wieder als ExpertInnen geladen. Und sie haben gleichzeitig natürlich die absolute Deutungshoheit, während Menschen, die als Roma gelabelt werden, in diesen Konflikten nicht sprechen dürfen. Es gibt durchaus Medienberichterstattung, wo Roma zu Wort kommen. Das ist dann so, dass Leute auf der Straße angehalten werden und gefragt werden, wie sie sich denn ihren Lebensunterhalt verdienen und wie viel Geld sie denn haben und ob sie Sozialhilfe und Kindergeld bekommen. Oder dass halt mit denen in ihre Wohnungen reingegangen wird und da geschaut wird, entweder wie das Schlimmste aussieht oder sogar bemerkt wird, dass es eigentlich ganz ordentlich aussieht. Also eben Bruch jeglicher Privatsphäre. Und da geht es überhaupt nicht darum, tatsächlich Positionen der Leute mitzuschneiden, sondern nur einfach das vorgefertigte Bild eben zu bestätigen. Und innerhalb dieses, ja, wie gesagt, dieses Konflikts, der da ausgemacht wird, gibt es keine Stimmen von Menschen, die da gewissermaßen auf der anderen Seite des Konflikts stehen. Der dritte Teil des Narrativs, und das ist der, der es sozusagen auch dann tatsächlich gefährlich macht, ist, der Staat ist machtlos, das wird immer wieder in unterschiedlicher Weise betont und deshalb müssen eben diese Anwohner das Problem selbst lösen. Wir haben schon ein paar Formulierungen davon gesehen bisher. Dieser Brief aus dieses Sendschreiben hieß Notruf aus Hochfeld, das heißt also, sie sind in großer Not. Dieser Artikel heißt, sie fühlen sich von der Politik alleine gelassen. Das ist also eine Erzählung, ein Aspekt dieser Erzählung, die wirklich in keinem Beitrag wirklich fehlt, dass also der Staat gewissermaßen seinen eigentlichen Aufgaben nicht nachkommt und seine Bürger alleine lässt. Und das wird dann sozusagen manchmal meistens implizit, manchmal explizit angehängt. Deshalb sind die gezwungen, dieses Problem selbst zu lösen. Das ist letztendlich meines Erachtens die Grundlage für eine konformistische Revolte, in der also autoritär strukturierte Subjekte das, von dem sie eigentlich denken, dass der Gewaltmonopolist, also der Staat, herstellen müsste, die Ordnung, die sie also eigentlich für richtig halten, die dann selbst herstellen, weil sie den Staat aus welchen Gründen auch immer dazu nicht in der Lage sehen. Das ist also ein Terminus, der eingeführt wurde, um solche Ausschreitungen von einer Revolution zu unterscheiden, bei der es sozusagen darum geht, ein bestehendes gesellschaftliches System zu verändern oder zu überwinden, während also die Revolte darauf abzielt, das, was in deren Augen eigentlich schon Bestand hat, wiederherzustellen, vermeintlich oder tatsächlich wiederherzustellen. Es richtet sich also nicht gegen die bestehende Ordnung, sondern ist im Gegenteil affirmativ der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung gegenüber und richtet sich gegen jene, die diese Ordnung vermeintlich in Frage stellen. Und das Interessante dabei ist, dass also genau dieses Gerede davon, dass der Staat eben machtlos ist, dass der Staat das, was er eigentlich tun müsste, nicht tut, dass das eben letztendlich so eine Art Legitimation dafür bereitstellt, dann eben Selbstjustiz zu üben und irgendwelche Probleme selbst in die Hand zu nehmen. Wir werden auch dazu uns ein paar Beispiele anschauen oder ein Beispiel ausführlich und dann ein paar weitere. Erstmal möchte ich schauen, wie dieser Westpol-Beitrag weitergeht, der dieses Thema sehr ausführlich aufgreift und dabei auch so eine sehr interessante, ambivalente Position vertritt. Wir schauen uns also sozusagen als Westpol jetzt diesen Beitrag an, dieses Home-Video. Wir sehen, dass es da so Müll gibt. Und dann hören wir weiter. Doch in dem Haus ist nicht allein der Schmutz das Problem. Das erfahren wir bei der Polizei. Seit Anfang des Jahres hatten die Beamten mehr als 150 Einsätze an dem Haus. Ruhestörung, Randale, Fahndungen nach Kriminellen. Jetzt ist der erste Satz ist wichtig. Wir können nur die Auswüchse bekämpfen, immer. Wir können nur die Auswüchse bekämpfen. Das ist eigentlich schon der zentrale Satz. Der Polizeisprecher sagt, eigentlich müsste man da einem Problem an die Wurzel gehen. Das können wir nicht. Warum lässt er erstmal offen? Kommt noch eine interessante Erklärung. Aber eigentlich müsste man sozusagen das Problem an der Wurzel begreifen. Da wir aber Polizei sind und uns an bestimmte Grundrechte halten müssen, dooferweise, können wir nur die Auswüchse bekämpfen. 50 Einsätze an dem Haus. Ruhestörung, Randale, Fahndungen nach Kriminellen. Wir können nur die Auswüchse bekämpfen. Immer da, wo Straftaten, Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände erfüllt sind, da werden wir tätig. Da folgt dann auch irgendwann die Strafe. Aber der deutsche Rechtsstaat hat da nur schwer Möglichkeiten, weil man muss immer sehen, den Leuten geht es selbst im Gefängnis immer noch besser als zu Hause. Das ist eine der kreativsten Varianten von der Staat ist machtlos. Irgendwann fangen die noch an, von Gefängnismissbrauch zu sprechen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Wir hören jetzt gleich nochmal eine eher gängige Variante dieses der Staat ist machtlos. Uns wird klar, die Polizei wird das Problem nicht lösen. Die Roma sind nach der EU-Osterweiterung völlig legal hier. Das ist eigentlich der spannendere Teil. Also implizit heißt es ja, das Problem wäre gelöst, wenn die nicht da sind. Und eigentlich ist es auch total unverständlich, dass die legal hier sind. Wir betonen das in jedem einzelnen Beitrag, dass die legal hier sind, obwohl das eigentlich, also ne, das kennt ihr aus anderen Debatten, indem man das so betont, sagt man, dass es eigentlich eben dann doch in Frage steht, beziehungsweise nicht so sein sollte. Und das ist so eine Variante davon. Der Beitrag thematisiert im Folgenden tatsächlich auch nochmal ganz konkret, was das heißt und geht im Prinzip dieses Narrativ oder diesen Teil des Narrativs so richtig mit uns mit. Arbeiten dürfen sie aber nicht, es sei denn als Selbstständige oder wenn sie hochqualifiziert sind. Und so bleiben sie unter sich. Wie umgehen mit Menschen mit völlig anderer Lebensweise? Die Nachbarn fühlen sich im Stich gelassen. Also auch da wieder diese Formulierung, ne? Die fühlen sich allein im Stich gelassen, eben vom Staat. Petra Vogt, CDU-Landtagsabgeordnete, will vermitteln. Doch zur Diskussion sind viele nicht mehr bereit. Da sage ich gleich noch was zu Petra Vogt. Und jetzt ist wichtig, der Herr Wilhelm Halle, Hans-Wilhelm Halle, das ist der mit der Jeansjacke gerade im Rücken zu uns steht. Und der wird gleich aus dem Off so drei Sätze sagen. Die sind ganz berühmt geworden. Gibt es denn die Möglichkeit, so mit vielleicht Vertretern der Mieter zu sprechen? Gibt es da jemand, wo Sie sagen würden, der ist überhaupt für uns ansprechbar? Wir wollen ja auch nicht mit dem sprechen. Ja, aber ich glaube, wenn man versuchen würde, wenn es jemanden gäbe, der diese... Alles andere interessiert uns überhaupt nicht mehr. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das alle verstanden haben. Der sagt also, wir wollen überhaupt nicht mit denen reden, wir wollen die weg haben, alles andere interessiert uns überhaupt nicht mehr. Das sind relativ deutliche Worte. Das wird jetzt aber, und an der Stelle wird der Beitrag halt interessant oder ambivalent, das wird erstmal jetzt als gefährliche, aggressive Position wahrgenommen und dann aber in der Folge ganz interessant damit umgegangen. Hilflosigkeit weicht immer stärker Aggression. Auch Petra Vogt spürt das. Die sind also vorher eigentlich die harmlosen, unpolitischen AnwohnerInnen und aus dieser Hilflosigkeit heraus werden sie jetzt aggressiv. Und das ist die Erklärung für, wenn es dann sozusagen rassistische Äußerungen gibt, ist dann sozusagen, es gibt dieses Problem, der Staat hilft nicht und dann werden die armen Deutschen eben aggressiv oder rassistisch oder so. Und das ist eine Erklärung dann eben auch von Rassismus, die sich immer wieder in diesen Beiträgen findet, die letztendlich schon dieses häufige Gerede mit dem Terminus der soziale Frieden ist gefährdet ausmacht. Soziale Frieden ist gefährdet heißt, das ist sozusagen, eigentlich ist alles in Ordnung, es gab auch vorher keine Konflikte, keine Probleme, dann kommen da diese Fremden hin, die verhalten sich schlecht, deswegen werden die Deutschen dann rassistisch und dadurch wird dann der soziale Frieden gestört. Und das ist was genau hier durchexerziert wird. Petra Vogt kann das jetzt noch mal ein bisschen deutlicher ausführen. Das ist insofern interessant, weil sie halt Landtagsabgeordnete der CDU ist und sie nicht einfach zufällig da ist natürlich, sondern auch zu diesem Termin natürlich hinbestellt. Hier wirkt es ja so, als ob die mal so vorbeikommt und auch überhaupt natürlich nicht vermittelt, sondern im Gegenteil sich die Positionen der Bürgerinitiative komplett zu eigen gemacht hat und im Nordrhein-Westfälischen Landtag mittlerweile zwei kleine Anfragen eingereicht hat. In der einen wird abwechselnd das Wort sogenanntes Roma-Haus und sogenanntes Problemhaus verwendet, wie es auch in der Lokalberichterstattung der Fall ist. Die ist also überhaupt nicht neutral und versucht zwischen Parteien zu vermitteln, sondern steht ganz eindeutig auf der Seite dieser Anwohner. Und jetzt erklärt sie uns, was also passieren könnte, wenn Hilflosigkeit der Aggression weicht. Es kann aber auch so sein, dass sich diese Kriminalitätsfälle häufen und dass die Bevölkerung irgendwann sagt, wir wehren uns, oder? Da sind also auch diese ersten beiden Elemente des Narrativs schon komplett erfüllt. Also wer schuld an dieser Kriminalität ist, ist sozusagen schon ganz vorausgesetzt und auch wer davon betroffen ist. Und dann aber eben diese Formulierung, dass die Bevölkerung sagt, wir wehren uns. Und auch da ist wieder ganz interessant, oder da ist dann interessant, das ist eben eine Formulierung, die dem Ganzen Legitimität verschafft, weil sich wehren ja nicht ein Angriff ist, sondern sich gegen eine bestehende Bedrohung eben wehren in Notwehr ist ja was, was zumindest Legitimität besitzt, beziehungsweise in bestimmten Teilen des Strafrechts dann sogar Legalität als Notwehr. Und das ist was, was eben meines Erachtens ganz wichtig ist, um so eine konformistische Revolte zu ermöglichen, dass eben die Medien, PolitikerInnen, andere gesellschaftliche Eliten in irgendeiner Form mehr oder weniger augenzwinkernd Zustimmung signalisieren. Oder sowas wie, eigentlich dürft ihr das nicht, aber wir verstehen das total. Und das ist eben genau sowas, was da gemacht wird, wenn die eben sagt, es kann halt sein, dass es immer schlimmer wird und dass die Bevölkerung irgendwann sagt, wir wehren uns. Ja, versuchen das Problem selber in die Hand zu nehmen. So. Und es wird dabei ja so ganz interessant, also eigentlich gibt es überhaupt keine Kritik an diesen BürgerInnen und dann wird gesagt, aber durch diese Hilflosigkeit werden sie eben eventuell aggressiv. Jetzt kommt nochmal kurz ein Gespräch mit der Integrationsbeauftragten. Das endet dann damit, dass die sagt, wir kommen schnell an unsere Grenzen. Schnell neben den ganzen ordnungsbehördlichen Aktivitäten schnell an unsere Grenzen stoßen. Dabei kippt in dem Viertel die Stimmung. An der Hauswand finden wir ein Hakenkreuz. Die NPD, so zeigen uns die Nachbarn, hat Flyer in die Briefkästen geworfen. Nazis als Trittbrettfahrer der Bürgerwut. Und das ist jetzt halt ganz interessant, weil die ja sozusagen so ein bisschen zeigen, es gibt diese NPD-Flyer und wenn ihr nicht aufpasst, dann kriegt die NPD uns. Also sozusagen die BürgerInnen selbst reproduzieren dieses Schema und sie zeigt so diesen NPD-Flyer, als ob das so eine Art gottgegebener Automatismus ist, dass sozusagen man dann irgendwann aus dieser Aggressivität heraus dann eben mit der NPD zusammenarbeitet oder was auch immer. Und jetzt, das ist dann auch interessant in Hinsicht auf die Frage, was hat es mit den 90ern zu tun, finden wir nochmal ein Interview mit diesem Hans-Wilhelm Halle, der vorher gesagt hat, wir wollen ja auch überhaupt nicht mit denen reden, wir wollen die weghaben, alles andere interessiert uns überhaupt nicht mehr. Der wird jetzt nochmal interviewt. Also ich stelle mir vor, dass wir eventuell im Westen dann auch mal einen Lichtenhagen haben werden, in dem also sich die Rechten hier einklinken und so ein Haus auch in Brand stecken könnten. Da haben wir als Bürger die meiste Befürchtung vor. Und das ist halt, genau da beginnt dann die Lüge, weil er ja vorher eben gesagt hat, alles andere interessiert uns überhaupt nicht mehr, also selbst daran könnte man es schon ermessen. Zum Zweiten ist natürlich dieser Lichtenhagen-Vergleich total interessant, weil das, was sozusagen mehrheitsgesellschaftlich an Lichtenhagen als Besonderheit wahrgenommen wurde, war ja, dass die AnwohnerInnen eben drumherum standen und applaudiert haben. Und muss man sozusagen eigentlich zurückfragen, welche Rolle haben sie denn für sich sozusagen dabei vorgesehen? Und die machen das aber sehr konsequent, dass sie eben auf Rostock Lichtenhagen hinweisen und interessanterweise aber sich da wiederum als die Betroffenen sehen. Auch hier schon, wobei wir meinen, dass die Lösung unserer Probleme schnellstmöglich umgesetzt werden sollte, da wir die Befürchtung haben, dass die rechte Szene populistischen Nutzen aus dieser Situation zu ziehen versucht und wir als Bürger zwischen die Fronten geraten. Ferner möchten wir kein zweites Rostock-Lichtenhagen in unserem Stadtbezirk. Also woanders wäre jetzt gar nicht so das Problem, aber hier bei uns doch bitte nicht. Das machen die relativ systematisch und da gibt es also ganz explizit diese Rückbezüge. Auch dafür gibt es nur ganz, ganz wenig Kritik. Und ich würde sagen, gerade in der Form, wie er das gerade in diesem Interview gesagt hat, dass er sich das vorstellt, besteht dabei auch nicht nur sozusagen, es wissen ja alle aus dem vorherigen Beitrag heraus, dass er das ja in gewisser Weise auch gar nicht so schlecht finden würde. Und das ist eben auch gar nicht nur auch innerhalb der Narration des Beitrags ein, das ist zu befürchten, sondern auch so eine Art Ankündigung, sowas könnte man halt auch mal machen. Und das ist was, was ich auch in verschiedener Weise finde. Interessant ist da immer eben der Umgang mit. Ich habe jetzt nochmal ein anderes Beispiel, wo das dann sozusagen noch ein bisschen offensichtlicher wurde. Upsi. Es gab diese Facebook-Postings. Ich zeige die nicht ausführlich. Ich könnte sie auch groß machen. Ja. Da wurde so eine Gruppe, die heißt In den Passion, wurde eben eine Weile nicht ordentlich moderiert, ob extra oder nicht, weiß man nicht genau. Und dann haben sich da in sehr kurzer Zeit 20, 30 sehr explizite Morddrohungen gefunden, was dann tatsächlich zu einer Berichterstattung in der Lokalpresse geführt hat und zu Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft, die alle eingestellt wurden nebenbei, obwohl da also steht Haus abbrennen, Benzinkanister rein und anzünden und so weiter und so fort. Und interessant ist aber, wie die Lokalpresse jetzt also damit umgeht. Die WAZ ist also das relevante Medium da und die berichtet dann über diese Facebook-Postings unter dem Titel Gefahr für die Integration. Der hat 4 Absätze und im ersten Absatz steht also, ich weiß nicht, das könnt ihr wahrscheinlich nicht lesen, ach doch, ich kann es ein bisschen größer machen. Im ersten Absatz steht also, die im Internet verbreitete Hetze, das geht gar nicht, das ist ein Aufruf zum Mord. Und letzte Zeile, wer sowas macht, der gehört mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Und zweiter Absatz, das gilt aber auch für jene Zuwanderer, die nicht nur jegliche Integrationsbereitschaft vermissen lassen, sondern hier geltende Normen und Werte in beängstigender Regelmäßigkeit mit Füßen treten. Da wird also das Treten mit Füßen der Normen und Werte, wird halt Morddrohungen gleichgesetzt und damit werden halt die Morddrohungen ja komplett verharmlost und damit auch die komplette Gewalt, die da bestehen könnte, verharmlost. Der Artikel geht aber dann noch weiter. Also hier unten sehen wir dann auch, die sind eben alleingelassen mit dem Problem, das den sozialen Frieden zu zerstören droht. Der dritte Absatz macht aber nochmal deutlich, nein, eine Pogromstimmung, wie sie 91 in Hoyerswerda oder 92 in Lichtenhagen die schändlichste Seite des Menschen zum Vorschein brachte, die gibt's hier nicht. Denn hier, normalerweise verfügen die Menschen im Ruhrgebiet ja auch über die seltene Gabe, Fremde aufnehmen zu können, wenn diese die Bereitschaft zeigen, das große Ganze zu akzeptieren, mit anzupacken. Das ist genau der Diskurs, den es in Rostock-Lichtenhagen eben auch sehr stark gab. Schlimm sind diese Ausländer ja alle schon, aber die sind besonders schlimm, weil die halten sich überhaupt nicht an irgendwas. Und das ist eben das, was hier durchgängig in den Medien sich findet. Die sind eben nicht bereit, sich anzupassen. Und dann der letzte Absatz, die große Gefahr ist, dass kriminelle Zuwanderer dafür sorgen, dass künftig jeder Neuankömmling als potenzieller Straftäter empfangen wird. Das macht jede Chance auf Integration zunichte. Das heißt also, die Gefahr für die Integration sind nicht diese Facebook-Postings und die Mordaufrufe, sondern dass eben diese sich daneben verhaltenden ZuwandererInnen dafür sorgen, dass die armen Deutschen rassistisch werden. Und das ist eben genau ja, letztendlich die Umkehrung der Verantwortung für den Rassismus und das Freisprechen derer, die da rassistisch werden, von jeglicher Verantwortung, weil das ist ja sozusagen nur so ein Automatismus und eben genau wieder in der Verharmlosung dann auch der Gewalt, die da angedroht wird, so ein Augenzwinkern, was sagt, wir würden eigentlich verstehen, wenn ihr das machen würdet. Ich zeige euch jetzt noch, wie auch so ganz konkret jegliche eigentlich bestehenden vielleicht christlichen Normen und Werte, da, wenn es um dieses Thema geht, so komplett beiseite gelegt werden und Gewalt gegen diese Gruppe einfach als vollkommen legitim gilt. Wenn Sie nicht reinkommen. Sind Sie schon mal eingebrochen worden? Bei ihr sind Sie schon reingegangen. Ja. Nackt. Also das ist in dem Haus, wogegen auch dieser Hans-Wilhelm Halle protestiert. Was ist das? Elektroschocker. Brauchen Sie den hier? Ja, wir haben Angst. Wir haben einfach Angst, hören Sie mal. Ich habe dir versprochen. Haben Sie das schon mal eingesetzt? Einmal, ja. Warum? Weil das Mädchen hier oben ist kiemig und frech. Und da habe ich mal gesprüht. Aber von Weitem halt, ne? Als Warnung. Inzwischen sind 300. Das heißt also, die gibt öffentlich eine versuchte schwere Körperverletzung zu und gilt aber in der Narration des Beitrags eben als Opfer. Und ja, sie hat da bei einem Mädchen, das ziemlich kiebig und frech ist, mal gesprüht. Dass sowas halt durchgeht, ne, dass die Berichterstattung nicht genau anders ist, liegt eben genau daran, dass dieses Narrativ halt so festgefügt ist, dass da auch nichts anderes denkbar ist. Es gab in Duisburg im Jahr 2013 mehrere Brandanschläge, zum Teil auch auf Unterkünfte von Geflüchteten, zwei auch auf Häuser, in denen eben Roma, in Anführungszeichen, wohnten. Die Ermittlungen sind alle komplett eingestellt. Es gab keine, zumindest öffentlich wahrnehmbar, keinerlei Debatte darum, ob das vielleicht zusammenhängen könnte. Es gab eine kleine Anfrage im Landtag, die nochmal genau wissen wollte, was da los ist. Da hieß es eben auch, man sehe da jetzt keine Notwendigkeit, da irgendwelche besonderen Ermittlungen aufzunehmen. Und nach allem, was ich weiß, oder mir haben Leute, die in Duisburg tätig sind, eben gesagt, dass es da sehr häufig ja, zu kleineren Bränden kommt, insbesondere auch in Häusern, die unbewohnt sind, weil eben da, so ihre Interpretation, vermutet wird, dass da eben Leute unterkommen können und dass gewissermaßen da Leute präventiv Häuser anzünden, weil sie eben hoffen, dass da keine Armutseinwanderer einziehen. Ich komme zum Zwischenfazit für den letzten Teil des Narrativs. Es wird also immer wieder auf verschiedenste Weise betont, der Staat ist machtlos. Dadurch wird im Prinzip, weil die armen Anwohner hilflos sind, werden sie rassistisch, weil sich diese Roma eben so böse verhalten. Damit wird gleichzeitig eine Gewalt gegen die Roma bagatellisiert und erscheint als Notwehr. Wir haben in mehreren Beiträgen eben auch so eine augenzwinkernde, mehr oder weniger explizite Legitimation letztendlich von so einer Gewalt. Das Narrativ ist also komplett. Was vielleicht abschließend noch betont werden muss, ist, dass es nicht nur so, dass es jetzt eben medial stattfindet, sondern es hat eben auch Einfluss und ist maßgeblich entscheidend für konkrete politische Entscheidungen. Ich habe hier nochmal den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Und da gibt es die Überschrift Armutszuwanderer innerhalb der EU, Zuwanderung innerhalb der EU, Akzeptanz für die Freizügigkeit erhalten. Wir wollen die Akzeptanz für die Freizügigkeit in der EU erhalten. Wir werden deshalb der ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch EU-Bürger entgegenwirken. Und das ist im Prinzip nochmal in Kurzform das gesamte Narrativ. Wenn wir also dem nicht entgegenwirken, dann werden die armen Deutschen die Freizügigkeit nicht akzeptieren, weil, dass diese Roma kommen und ihnen solche Probleme bereiten, werden die nicht einfach hinnehmen. Deshalb müssen wir diesem Problem, nämlich dass die kommen und die Bürger Opfer dieser Roma werden, indem sie ihnen die Sozialleistung bezahlen, entgegenwirken. Und das ist halt eben ja die Grundlage jetzt der derzeitigen Regierung. Das ist insbesondere, ich meine, wichtig eben auch, es gibt einzelne SPD-PolitikerInnen, die sich da auch mal etwas gemäßigter äußern und dann sagen, die CSU sei da besonders populistisch. Da halte ich es halt für total wichtig, denen eben entgegenzuhalten, dass sie an dieser Koalition beteiligt sind und diesen ja kompletten rassistischen, antiziganistischen Unterbau dieser Gesetzesentscheidung oder dieser Koalitionsvereinbarung eben auch mitgetragen haben durch sowas. Genau, das wäre es von meiner Seite. Ja, vielen Dank, Markus, für den Vortrag. Wir haben auch einige Fragen vorbereitet, aber ich würde vorher mal an euch fragen, gibt es Verständnisfragen? Gut, dann würde ich einfach nochmal auf den letzten Punkt eingehen. Du hast ja gerade schon auf die 90er Jahre verwiesen. Kannst du nochmal sagen, also es gibt da schon Parallelen, die sind ganz offensichtlich irgendwie zum Diskurs in den 90er Jahren. Hat es dann auch Verschiebungen gegeben oder wiederholt sich der Diskurs jetzt einfach? Also ich bin da auch immer noch total unsicher. Und ein wichtiger Punkt ist da eben, ich habe diesen Diskurs in den 90er Jahren weder irgendwie live mitbekommen, noch habe ich auch den bisher wirklich in der Tiefe, wie ich da jetzt reingegangen bin, analysiert. Es gibt in dem Antiziganistischen Zustände 2 auch einen Beitrag, der die der auch auf die Medien eben kurz vor Rostock-Lichtenhagen auf die Lokalberichterstattung eingeht. Und die haben eben genau mit diesem Konzept auch der konformistischen Revolte gearbeitet. Ich würde insofern sagen, von dieser Anlage her hat das erstmal sehr weitgehende Gemeinsamkeiten. Was ich nicht beurteilen kann, ist, inwiefern tatsächlich es da eine Abschwächung von Gewaltpotenzial oder Gewaltbereitschaft gegeben hat, inwiefern dieser mittlerweile eben öffentlich verlautbarte irgendwie Multikulti-Nationalismus in irgendeiner Form Auswirkungen gehabt hat, das kann ich total schlecht einschätzen. Aber es lassen sich erstmal wirklich sehr weitgehende Parallelen feststellen in der Form, wie berichtet wird, in der Form, wie gesprochen wird, in der Form, wie über einen nicht existierenden angeblich Rassismus gesprochen wird und in der Form, wie da die Schuld zugeschrieben wird. Also es gibt einen ganz interessanten, das ist relativ stark, einen Brief vom mecklenburg-vorpommerschen Innenminister an Romani Rose. Der Herr Rose hat wohl vorher, also das ist der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, der hat wohl vorher geschrieben, dass er bestürzt ist über das, was da passiert ist. Ich weiß es nicht genau. Und der Innenminister sagt ihm, ja, aber Herr Rose, Sie müssen also erstmal verstehen, viel mehr war der deutschen Bevölkerung auch nicht zuzumuten. Und diese Gruppe war eben im Gegensatz zu anderen Ausländergruppen auch einfach nicht bereit, sich an die Gesetze zu halten. Vielleicht sollten Sie Ihren Leuten mal erklären, wie man sich hier verhält. Und dann hätte es vielleicht auch sowas nicht gegeben. Also genau dieses Motiv, die sind selbst schuld daran, wenn wir das in die Hand nehmen, das findet sich tatsächlich 1:1 auch schon in dieser Zeit. Ein natürlich wichtiger Unterschied ist, dass damals ging es um Geflüchtete und um Asylrecht und jetzt geht es um Freizügigkeit innerhalb der EU. Das ist natürlich sozusagen von der realen Grundlage des Ganzen ein kleiner Unterschied. Eine Parallele, die eventuell einfach auch auf die man hin und wieder mal hinweisen müsste, ist, dass es gut sein kann, dass ein großer Teil der Menschen, die da kommen und insbesondere auch der rumänischen Roma, die da kommen, also nicht ein großer Teil, aber dass darunter eben Leute sind, die schon mal längere Zeit in Deutschland gelebt und gearbeitet haben, nämlich genau als Geflüchtete, bis sie eben 1994, 1995 wieder komplett abgeschoben wurden. Das ist auch was so gänzlich vorübergeht. Also die Wahrnehmung ist, das sind Leute, die sozusagen schon immer da aus Rumänien waren und die vorher in keiner Weise irgendwie Kontakt mit Deutschland hatten. Dann würde ich jetzt erstmal nochmal an euch geben. Also wenn ihr Fragen habt oder was anmerken wollt. Wiederhole kurz nochmal die Frage, das wäre nämlich auch meine nächste Frage an Markus wäre gewesen. Die Frage war jetzt gerade sozusagen, was die antiziganistischen Momente in den Pogromen in Rostock-Lichtenhagen waren. Und ich hätte jetzt sonst auch als nächstes gefragt, inwieweit sind denn die Pogrome als antiziganistische aufgearbeitet oder läuft das außerhalb der radikalen Linken immer noch nur unter Rassismus? Also es ist ja ganz offensichtlich, dass es keinen Antiziganismus braucht, um sowas zu machen. Aber es war zumindest in Rostock-Lichtenhagen eben die ganze Debatte vorher, also insbesondere in den Monaten vorher, drehte sich um die Zigeuner kommen, also ein Spiegeltitel zu der Zeit. Und auch die Berichterstattung explizit über diese zentrale Aufnahmestelle, da ging es immer explizit um entweder Leute, die eben mit diesem Wort bezeichnet wurden oder manchmal wurde auch schon das Wort Roma verwendet. Und auch die Zuschreibungen waren schon sehr explizit, dieses die kotieren und urinieren überall hin, die betteln und stehlen, also so diese schon vielleicht noch ein bisschen explizite antiziganistischen Zuschreibungen. Und es ging eben auch ganz explizit um eben Geflüchtete, die zumindest angeblich alles Roma seien. Und dann gab es diese Angriffe, 26. August, glaube ich, 3 Tage lang. Und als dann, die haben dann am 3. Tag eben die BewohnerInnen dieser zentralen Aufnahmestelle weggebracht, um sie sozusagen zu schützen, haben dann gedacht, dann hört's auf. Und dann hat eben der Mob dieses Wohnhaus oder Wohnheim angegriffen, in dem eben VertragsarbeiterInnen aus Vietnam untergebracht waren. Der Auslöser war aber, das ist halt sehr eindeutig, da ging es ganz explizit, wurde immer mitgenannt, dass es sich da um Roma handeln würde und dass die auch ja besonders schlimm seien und dass die eine besondere Belastung seien, war in der Zeit in den Medien allgegenwärtig. Nee, also das ist tatsächlich, also insofern, das stimmt auch, dieser Aspekt geht häufig verloren und es wird sozusagen in die ja auch bestehenden Übergriffe gegen andere Gruppen eingereiht. Das ist auch tatsächlich dann letztendlich eine interessante Frage, inwiefern ist dann tatsächlich die Spezifik der Handlung wirklich antiziganistisch motiviert. Man kann ja zumindest sagen, dass die Stereotype da in ihrer Ausprägung und die Bildsprache schon, dass die spezifisch sind und auch 1992 waren. Ja, zu dem Punkt, ich denke, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, die ganze die 90er Jahre, der Rassismus war nicht so spezifisch, wie du es jetzt beschrieben hast. Also ich glaube, man muss es eher so beschreiben, es gab jetzt in deinen Worten ein Hauptnarrativ und das war, das Boot ist voll und das war, also das ist das, was du auch gesagt hast, mit dem, es stand in Bezug zu Migration insgesamt, das ist sehr viel umfassender gewesen, es ging nie um, also es gab antiziganistische Bilder, es gab aber irgendwie genauso rassistische Bilder zu Schwarzafrikanerinnen und so weiter und das war relativ austauschbar in einem Konglomerat und ich glaube, man muss es so beschreiben, dass die 90er Jahre, dass da das Hauptmoment darin bestand, überhaupt wieder ein völkisch orientiertes Selbstbild artikulieren zu können. Es ging gar nicht so sehr, wie du jetzt in deinem Beitrag gemacht hast, um die Fremdbilder im Rassismus, sondern es ging erstmal überhaupt ums deutsche Identität finden. Und das hat den Schwerpunkt auf eine ganz andere Seite verlagert. Und das ist, glaube ich, durch. Also das steht überhaupt nicht mehr zur Debatte, also weil es einfach sich durchgesetzt hat. Und dann kann man die einzelnen Punkte wichtiger machen. Ich glaube, so ungefähr würde ich es beschreiben. Und dann hat man eine Differenz zwischen den 90er Jahren und heute. Und hat dann sehr viel mehr Dynamik von, jetzt sind wir wieder rassistisch geworden, obwohl wir das gar nicht wollten. Wer ist denn schuld dran? Das ist ja eine ganz seltsame nochmal Drehung des Rassismus. Und solche Sachen gab es meiner Erinnerung nach nicht. Also ich glaube, das ist die bessere Beschreibung der Differenz oder so. Oder, ja. Einfach als Debattenbeitrag. Wie gesagt, also für Rostock-Lichtenhagen zumindest in der Diskussion kurz davor und danach kann man es auf jeden Fall ganz explizit festmachen und da ging es auch explizit immer in Abgrenzung zu anderen Migranten, sind die nochmal besonders schlimm. Und bisher wäre meine These eher sowas wie: Man kann diesen Antiziganismus, die sind besonders schlimm, mehr oder weniger instrumentalisieren oder eben, also der hat die Funktion, das heißt nicht, dass der willentlich eingesetzt wird, eben bestehende Migrationsdebatten nochmal zu verschärfen. Und da spielt dann die Frage, legitim oder illegitim bei Geflüchteten, also sind die wirklich verfolgt oder sind das nur Wirtschaftsflüchtlinge? Oder, also was es jetzt gerade auch genau mit Serbien-Mazedonien wieder gibt, oder eben dann bei der Zuwanderung aus EU-Ländern, was jetzt gerade mit dieser CSU-Debatte war, sind das Fachkräfte, die uns nützen, oder sind es eben diese Armutszuwanderer, die uns ausnützen? Das heißt, genau diese Zweiteilung des eigentlich allgemeinen Rassismus kann durch diesen Antiziganismus nochmal verstärkt werden und letztendlich dann dazu dienen, Migration insgesamt über die antiziganistischen Bilder zu delegitimieren. Und ich glaube, das ist eben auch das, was in den Debatten Anfang der 90er stattgefunden hat, dass also der Antiziganismus gewissermaßen nochmal das Ganze verschärft hat. Und es gibt da durchaus auch noch ein paar andere Leute, die es so analysieren. Jochen Bruhn hat schon sehr früh einen Text geschrieben, der heißt irgendwie Antiziganismus und weiß ich nicht genau, wo er eben auch auf die Spezifik hinweist, die das Ganze hat in der Psychopathologie der Deutschen. Und es hat auch gerade daraufhin Also Leute, die einfach nochmal einen ganzen Ticken älter sind, die eben dann Mitte der 90er, das lässt sich beobachten, das ist letztendlich ein Ergebnis von Rostock-Lichtenhagen, kam es zu einer sehr viel stärkeren Auseinandersetzung mit Antiziganismus und sagen einfach ganz viele Leute, dass sie praktisch genau durch diese Ereignisse letztendlich dazu gekommen sind, das als spezifischen Rassismus zu analysieren. Das ist natürlich sozusagen so eine Meta-Erklärung und das ist, heißt erstmal nicht viel, aber trotzdem könnte es ein Anhaltspunkt dafür sein, dass es zu der Zeit schon als Spezifik wahrnehmbar war. Was nicht heißt, dass sich das nicht in ganz vielen Alltagsdiskursen auch vermischen und verweben kann. Zumindest wäre es ein Plädoyer meinerseits dafür, sich das genau anzuschauen und da mal genauer die Medienberichterstattung, die Verlautbarung der PolitikerInnen unter die Lupe zu nehmen, wie das letztendlich argumentiert wurde und in welchem Verhältnis da diese beiden angenommenen Gruppen, also die einfach so Fremden und dann nochmal diese Zigeuner, in welchem Verhältnis die da standen. Kannst du vielleicht nochmal kurz was dazu sagen, wie du Antiziganismus von Rassismus abgrenzt, weil darum kurven wir ja gerade die ganze Zeit so rum. Naja, also das kommt auf deinen Rassismusbegriff so ein bisschen an, ne? Aber wenn es jetzt also sozusagen um Rassismus gegenüber einfach allgemein Fremden oder insbesondere einfach allgemein Geflüchteten geht, würde ich sagen, es gibt so zwei, drei Spezifika in der Logik, während eben von Leuten, die beispielsweise aus Afrika flüchten, immerhin angenommen wird, dass sie irgendwie einen mehr oder weniger legitimen Ort haben, in so einem, insbesondere in so einem multikulturalistischen Rassismus, gibt es eben so ein Zugeständnis gar nicht im Antiziganismus. Das heißt, in der Logik dann, die kommen nicht nur von woanders her, sondern denen wird die komplette Identitätskategorie abgesprochen. Also gesagt, die sind nur ambivalent, nur unpassend, nur zwischen den Stühlen. In einer ähnlichen Form ist eben auch die Beschreibung dessen, auf welche Art und Weise die ihren Lebensunterhalt verdienen. Und da ist tatsächlich dann spannend, weil da gibt es sozusagen im kolonial- oder postkolonial konnotierten Rassismus auch andere Beschreibungen als die gegenüber Geflüchteten. Aber erstmal so ein kolonial- oder postkolonial redender Rassismus, da finde ich, da gibt es diese Hitler-Rede von sehr früh, sehr zentrale Rede zu Antisemitismus, ich weiß den Titel nicht ganz, wo er erklärt, wie sich also dann die Arier entwickelt haben. Die sind nämlich global historisch entstanden, weil die gegen das böse Wetter ankämpfen mussten und deswegen mussten die hart arbeiten, um sich den Lebensunterhalt zu verdingen. Und deswegen ist die harte Arbeit dann zu einer Art Müssen geworden und die werden nicht mehr glücklich ohne diese harte Arbeit. Und die Arier würden also selbst im Paradies nicht glücklich werden. Und das unterscheidet sie von den faulen, morschen Südrassen, die eben im guten Wetter leben und sich deshalb überhaupt nicht anstrengen mussten. Und das ist das Leitmotiv von ökonomischer Reproduktion in einem kolonial geprägten Rassismus. Also da besteht so eine große Reichhaltigkeit in der Natur, dass die überhaupt keine ökonomischen Anstrengungen unternehmen müssen und deshalb auch überhaupt keine Ökonomie aufbauen, während also wir das ganz doll machen. Und das ist eben eine ganz andere Zuschreibung im Antiziganismus. Da geht es nicht darum, dass die sich die Datteln in den Mund fallen lassen, sondern dass die auf unsere Kosten leben und dass die auf die verschiedensten Möglichkeiten praktisch die Regeln der Ökonomie unterwandern und nicht akzeptieren und deshalb durch Betteln, Stehlen, Sozialhilfebetrug unser hart erarbeitetes Brot sich aneignen. Und da gibt es aber dann natürlich total die Überschneidung mit einem Diskurs gegenüber illegitimen Geflüchteten. Also das ist genau die gleiche Zuschreibung, die ja gegenüber Leuten gemacht wird, die nicht wirklich verfolgt sind. Ich hätte eine Frage zu deiner Antiziganismus-Beschreibung gerade. Denn gibt es nicht, du hast gerade gesagt, entscheidendes Kriterium wäre eben dieser Punkt von Nichtanerkennung von Fluchtursachen oder sowas. Aber es gibt doch total diesen Turn eben in diesen ganzen Artikeln, die dann beschreiben, wie schlimm die Situation in Serbien oder Kroatien für Roma ist, in denen dann ja quasi eher der Turn gemacht wird, die sind selbst da vertrieben, weil die so schlimm sind und jetzt kommen die zu uns. also ich hätte das Gefühl, sowas hätte ich schon öfter gelesen und bin ganz verwundert, wenn du jetzt sagst, das gäbe es nicht. Und dann hätte ich eine Frage, und zwar im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe zu Deutschland gibt es immer noch, ob es was spezifisch Deutsches am Antiziganismus gibt, den du da gerade rausgearbeitet hast, und inwieweit du da einen Unterschied zu, keine Ahnung, eben Tschechien, Serbien, Kroatien, wie auch immer siehst. Und dann ein Punkt, der mir so ein bisschen fehlte, wäre, wie bildet sich das, was du als Diskurs rausgearbeitet hast, eigentlich ab? Also, weil da gibt es ja neben diesen Brandanschlägen dann Angriffe und was weiß ich alles. Also eben auch die Frage, was passiert da und was passiert dagegen? Oder was gibt es denn bisher, was Leute sich so überlegen? Also zum ersten Punkt, dieses Erreichen von Legitimität darüber, dass darüber berichtet wird, dass es denen da ganz schlecht geht, das gibt's. Inwiefern die, also es läuft immer trotzdem über, die sind arm und deswegen kommen die her. Also es ist sozusagen nicht, die werden verfolgt oder diskriminiert und migrieren aufgrund dessen, sondern die sind deswegen arm und deswegen ungebildet und kommen und ist sozusagen nur eine Erklärung dafür, warum die so und so sind. Das ist, also es hat natürlich eine gewisse Legitimation. Also ich bin da auch so ein bisschen am Knacken immer noch, aber ich würde sagen, also es funktioniert halt nicht so, dass ich tatsächlich dann wie so ein richtiger syrischer Bürgerkriegsflüchtling, das ist halt nicht so. Das findet man zum Beispiel auch, ich finde das ganz furchtbar in dem Gerede über Geflüchtete aus dem Kosovo, ja, wo dann immer gesagt wird, das sind Bürgerkriegsflüchtlinge, und da sind halt die meisten Leute sind von einem Pogrom geflohen, in dem eigentlich einfach systematisch die Stadtviertel angezündet wurden. Und dann heißt halt, das sind so Bürgerkriegsflüchtlinge, die sind einfach auf, weil es da irgendwie ein bisschen geknallt hat, sind die sozusagen geflohen. Jetzt nicht, dass sozusagen Leute, die vom Bürgerkrieg fliehen, da keine Legitimation haben, aber da wird sozusagen die Spezifik da wird einfach unterschätzt. Und das zum Beispiel, das findet sich auch wiederum in den Berichten über, wenn dann so ein Fernsehteam nach Rumänien fährt und sagt, guck mal hier, die müssen im Müll leben und in der Armut. Ist schon die Frage sozusagen, ob das dann nicht doch irgendwie deren Schuld ist, also ein bisschen wie du es gesagt hast. Und was sich da zum Beispiel einfach nie findet, ist gerade für Rumänien ein Verweis auf Sklaverei, ja. Also in Rumänien waren bis Mitte des 19. Jahrhunderts, waren einfach Roma generell versklavt. Das ist was sich in keinem dieser Berichte findet, ja. Obwohl es natürlich eine Diskriminierung, eine Sozialstruktur und so weiter maßgeblich prägt. Und wenn man auch sozusagen sich anschaut, wie die Situation da ist, man da einfach drauf eingehen müsste, sowas findet sich einfach überhaupt nicht. Auch für Deutschland ganz zentral, also auch im Hinblick auf, gibt es sekundären Antiziganismus, eine zentrale Frage. Für Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland migrieren und von denen angenommen wird, sie sind Roma, wird nie über NS gesprochen. Das sind also für Deutsche Sinti und Roma ist ganz zentral das Thema, die sind Verfolgte des Nationalsozialismus, dass in Rumänien ähnlich viele Menschen gestorben sind, unter Antonescu, unterstützt durch die Deutschen, das ist überhaupt kein Thema. Der zweite Punkt, jetzt musst du mir nochmal ganz kurz helfen. Spezifik Deutschland. War das nicht die dritte Frage? Also zunächst erstmal, es gibt gerade diese Debatte um Menschen aus Rumänien und Bulgarien in einer wirklich ähnlichen Heftigkeit in Frankreich, in Großbritannien. In Großbritannien titelt die, ich weiß nicht, Sun oder Express mit Warns of Roma Invasion, in solchen Lettern. Frankreich macht ja einfach eine ganz andere Praxis. Also Frankreich schiebt seit 4-5 Jahren EU-BürgerInnen systematisch ab, was eigentlich gegen geltendes EU-Recht ist. Und die machen das einfach weiter. Und dann hat die sozialistische, damals noch nicht Regierung, gesagt, wenn wir an die Macht kommen, machen wir das nicht mehr. Und sie machen es einfach genauso weiter, indem sie also, man darf eigentlich EU-BürgerInnen überhaupt nicht abschieben, wenn sie nicht eine Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen, und die erklären einfach diese zum Teil illegalen oder illegalisierten Siedlungen zu einer Gefahr für Sicherheit und Ordnung und schieben deshalb einfach Leute ab. Da gibt es also auch, und da gibt es verschiedene jetzt Menschenrechtsgerichtshofsurteile, dass es illegal ist und so weiter. Da kann aber auch der Innenminister explizit sagen, die sind nicht integrierbar und die stehen in ihren Eigenschaften konträr zur französischen Gesellschaft. Insofern tue ich mich bei der sozusagen bei der Beurteilung des Antiziganismus als spezifisch total schwer. Man kann halt zumindest natürlich sagen, dass die Kontinuität eine andere ist. Und das ist natürlich was, was jetzt hier bei dieser medialen Betrachtung nicht so zustande kommt, aber es gibt einfach ganz explizit die, vielleicht kann man da mit dem Begriff dispositiv arbeiten, also wirklich das, was der Nationalsozialismus geschaffen hat, beziehungsweise was in der Zeit schon vor 1933 geschaffen wurde an Verfolgungsmöglichkeiten, an Datenbanken, an Wissen und so weiter, hat sich einfach komplett, gerade bei der Polizei, durch den Nationalsozialismus hindurch bewahrt und wurde einfach in der bundesrepublikanischen Polizei einfach systematisch weiterverwendet, hat dann in den 70ern, gab es eine Auflösung der bundesweit in Landeskriminalämtern verankerten Landfahrerzentralen, die alle noch mit dem NS-Aktenmaterial weitergearbeitet haben und ist dann eben zu so einer informellen Kategorie geworden, die durch verschiedene Codierungen eben weitergeführt wurde. Aber letztendlich kann man sagen, dass also diese Dispositive die Arbeit der Polizei in Deutschland bis heute prägen. Das ist natürlich eine Spezifik in der Radikalität. Trotzdem gab es natürlich auch solche Polizeieinheiten in anderen Ländern, ne? Also in Schweden ist gerade letztes Jahr ein Register aufgeflogen, in dem Leute drin waren, einfach nur, weil sie Roma waren. Und die dritte Frage? Ach so, ich habe so ein bisschen angedeutet, also es gibt immer wieder Brandanschläge, auch neben diesem, also neben der Frage um diese explizite Armutszuwanderung gibt es einfach auch so Brandanschläge auf Menschen, die als Roma oder als Zigeuner wahrgenommen werden, auch in Deutschland. Dabei sind in den letzten Jahren meines Wissens keine Menschen ums Leben gekommen, deswegen gab es hier keinen riesigen Aufschrei drum. Trotzdem muss man das erstmal festhalten. Und das konkrete Handeln ist natürlich ein bisschen unterschiedlich. Also in Duisburg gab es diese krasse Mobilisierung, die da von der Stadt und von der Regierung, von der Presse sozusagen eher, die wurde hofiert, aber die wurde zum Teil auch geschürt, aber man stand der, würde ich sagen, trotzdem noch so ein bisschen, die haben sich eher auf die verlassen und haben denen dieses Feld überlassen. In Dortmund war das eher noch krasser, dass auch die etablierten Parteien diese Hetze wirklich selbst so sehr aktiv betrieben haben, auch, und in Berlin war das, auch, würde ich sagen, also da gab es ja 2009 schon diese krassen Debatten um diese sogenannten Scheibenwischer und so. Die wurde auch sehr maßgeblich gar nicht von den Bürgern vor Ort befeuert, sondern tatsächlich von den gesellschaftlichen Eliten, von den Medien und so weiter. Gegen Maßnahmen, es gibt in Duisburg ein paar ganz vereinzelte Leute, die da ziemlich auf verlorenem Posten stehen, zum Teil super gute Arbeit machen, aber da einfach die ganze Stadt gegen sich haben. In Berlin gab es eine Demo, die hieß Willkommen in Neukölln, Willkommen zu Hause, genau in Antwort auf diese Debatte. Aber solche Demos sind zum Teil oder bisweilen auch noch nicht wirklich in der linken Szene oder in der antirassistischen Szene verankert. Da besteht also meines Erachtens durchaus noch Potenzial, sich da intensiver mit zu beschäftigen. Gibt es noch weitere Fragen? Beiträge? Also die Frage, ich weiß nicht, ob das alle verstanden haben, war, dass der Begriff der konformistischen Revolte ja auch beinhaltet, dass die da revoltieren, erstmal an einem Grund, an einer Grundkonstitution der Gesellschaft auch leiden und ohne das zu wissen, gewissermaßen das Leid an denen, gegen die sie sich dann richten, durchexerzieren und sozusagen das, was sie bei denen wahrnehmen, eigentlich für sie selber zutrifft. Und das war die Frage, ob das jetzt tatsächlich auch durch aktuelle Krisenerscheinungen oder sowas in dem da der Fall ist. Also zunächst ja, das ist natürlich ein Teil des Antiziganismus, also sozusagen, was man machen muss, wenn man den gesellschaftstheoretisch analysiert, würde ich eben sagen, das ist letztendlich, werden da Dinge projiziert, die nach den gegebenen Normen eben verboten sind oder also nicht genehmigt werden können. Ganz grundsätzlich geht es da also um Durchsetzung von Arbeitsethik, von nationaler Identität, von heterosexistischer Normativität. Ich würde allerdings nicht sagen, dass die konkrete Durchsetzung an einer spezifischen Ausdifferenzierung der Situation hängt. Also dass es sozusagen mit der Krise Leute in ihrem Arbeitsplatz bedroht sind und deswegen sich umso stärker gegen Roma richten oder sowas. Das kann man zumindest in Deutschland nicht so sehen, würde ich sagen, sondern gerade diese Leute in den Peschen, das sind Leute, denen geht es sozusagen noch verhältnismäßig gut und die sehen da wirklich einfach eine Störung ihres heimeligen Heimes. Es handelt sich also meines Erachtens dann nicht so sehr um eine um so eine einfache, da ist die Krise und mir geht es jetzt schlechter und deswegen haue ich auf die drauf, denen es vermeintlich deshalb besser geht, sondern bei mir ist eigentlich alles in Ordnung und jetzt kommen die und stören das. da können sich Leute auch einfach schnell melden, wenn sie wollen. Das wird gestützt unter anderem, oder also ne, ich beziehe mich gar nicht so viel auf solche Daten, aber ein Punkt, der schon spannend ist an diesen empirischen Umfragen von Wilhelm Heidmeier, ist, dass die eigentlich eine Korrelation haben von schlechtere soziale Stellung, niedrigere Bildung gleich mehr Rassismus, finden die erstmal in ihren Daten als Tendenz, während das tatsächlich Antiziganismus das einzige ist, bei dem es sehr stark andersrum korreliert ist, also bessere soziale Stellung zu mehr Antiziganismus führt. Was also ein bisschen dafür sprechen würde, für dieses, ich fühle mich da bedroht in dem, was ich habe, aber nicht so sehr in diesem, ich habe gerade eine konkrete Leiterfahrung, sondern eher ein, ich befürchte abstrakt, es könnte mir dadurch schlechter gehen. Ich kann auch gleich an Hannes weitergehen, aber hat das nicht auch was damit zu tun, dass die eben gar nicht so sicher sind in ihrer sozialen Stellung, sondern ja immer vor Augen haben, denen zumindest diese Vorstellung von drohendem Abstieg? Naja, ist doch ein bisschen ein Unterschied, ob du die These hast, also natürlich haben letztendlich dann alle auch irgendwelche Superreichen, wenn sie da so einen Hass verspüren, irgendwie eine abstrakte Drohung von Abstieg. Aber es ist ein Unterschied, ob du sagst, weil es Krise gibt und weil es jetzt schlechtere gesellschaftliche Verhältnisse und größere Bedrohungen gibt, gibt es Leute, die kurz vor der Schwelle dazu sind, selbst so zu werden, nämlich dann auf Sozialhilfe angewiesen zu sein und so weiter. Und deshalb müssen die, um sich abzugrenzen und ihre Identität aufrechtzuerhalten, auf die draufprügeln, die vermeintlich so sind. Oder ob du Leute hast, die erstmal eigentlich eine relativ safe Position haben und denen es darum geht, was in Rostock-Lichtenhagen total zentral war, dass die eben auf dem Rasen waren die ganze Zeit, ja, und den guten Rasen vor der Zast zerstört haben. Und das ist, finde ich, das ist schon ein Unterschied. Ich glaube, wir jetzt wirklich uns im Kreis drehen und alle das Gleiche meinen oder nicht, weil mir war das mit den Abstiegsängsten zu sehr betont in deinem Beitrag. Und das ist doch nicht das Leid. Also wenn man in so einem Sinne, wie von ihm, der das hinten gesagt hat, von Leid redet, dann wäre das doch ein Leid an der eigenen Fähigkeit, diszipliniert zu arbeiten, diszipliniertes Subjekt, Bürger und so weiter zu sein. Und dann irgendwie ist sowas wie Antiziganismus das Transformieren eines Zustands, in dem die Leute unfähig sind, das wahrzunehmen, weil es gesellschaftlich auch funktioniert, in einen Zustand, in dem sie auf einmal fähig werden, davon was zu merken und das dann sofort wieder loswerden müssen. Also und dann irgendwie treten diese desperaten, bewusstseinszerstörenden Momente auf. Also das ist ja auch alles ziemlich wirr, was die da so denken und sehr sehr nach den Denkschemata des Unbewussten ablaufend. Und dann ist es doch aber schon ein Krisenphänomen. Nur eben nicht das, was irgendwie die Soziologie für ein Krisenphänomen hält, soziale Abstiegsängste, kleinere Einkommen und so weiter, sondern eben das Leiden an der Grundkonstitution. Ja, genau. Also das habe ich ja sozusagen gesagt, dass ich heute nicht die gesellschaftstheoretische Komponente machen werde. Und wir haben ja beim letzten Mal, als wir hier waren, diskutiert, ob es so ein Projektionsbegriff ist oder nicht. Und ich habe gesagt, ja, ist es. Und du hast gesagt, nein, ist es nicht. Aber es ist ja ganz schön, dass wir uns da jetzt vielleicht doch einig sind, dass es eben doch eine Projektion ist. Aber mich würde interessieren, wo ich denn die Abstiegsängste betont habe. Also ich habe doch gerade gesagt, die haben keine realen Probleme, sondern was die benennen, ist, dass die Kinder das Busch- und Strauchwerk mit Stöcken traktieren oder dass Leute Sonnenblumenkernschalen ausspucken. Also ich habe ja gerade gesagt, es geht nicht um reale Probleme. Ja, du hast es so gegenübergestellt, deswegen. Aber dann haben wir Wunderbar.